Meine Damen und Herren, das Thema, zu dem ich hier zu Ihnen sprechen werde, lautet Gesinnungsjustiz, Begriff und Erscheinung. Sie haben eine Resolution verfasst im Fall der Verurteilung von Herrn Zündel, die Sie für rechtswidrig bzw. rechtsstaatswidrig erachtet haben. Da waren einige Unklarheiten. Genau die will ich gleich auch aufarbeiten und hier einmal eine Sezession vornehmen, was denn überhaupt Gesinnungsjustiz ist. Klar ist, dass man bei dem Wort natürlich Alarm hört. Wir hier im Saal, die wir Leidtragende sind oder auch nicht nur, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar auch gerne den unpolitischen Verkehrsunfall in meiner Kanzlei, aber nur mit dem könnte ich nicht leben. Also von den anderen sogenannten Straftätern lebe ich auch, wie der Arzt von den Kranken, das bringt es eben auch mit sich. Aber das wäre sicherlich besser, doch wenn es anders wäre und man damit seine Zeit nicht verbringen müsste. Es ist aber nicht nur, meine Damen und Herren, es führt nicht nur dazu, dass bei uns die Sirenen in den Ohren schallen, wenn wir das Wort Gesinnungsjustiz oder politische Justiz nennen, die ich hier einmal synonym verwenden möchte. Selbstverständlich auch bei denen, die sie verüben, wird dieses Wort nicht gern gehört. Und ich möchte Ihnen zur Illustration einen meiner ersten Fälle schildern, bei dem ich gespürt habe und erfahren musste, dass das nicht nur irgendein theoretischer, hohler Begriff ist, sondern dass es sich so abspielt. Das war ein Zivilrechtsverfahren, das ich im Jahre 1999 vor der 27. Zivilkammer des Landgerichts Berlin führen musste. Und jeder, der nur ein bisschen Ärger manchmal hat mit Internet und Pressedelikten, der kennt die unrühmliche 27. Kammer des Landgerichts Berlin. Auch wenn es sonst keine Juristen sind, allmählich merkt man sich das. Was war damals Gegenstand des Verfahrens? Gegenstand des Verfahrens war eine Wahlbroschüre der Partei Die Republikaner zur Abgeordnetenhauswahl von Berlin, in der man eine Aussage der CDU von über einem Jahrzehnt vorher aufgegriffen hatte, in dem ersten Wahlkampf, in dem niemand anders als Richard von Weizsäcker Spitzenkandidat war und die damals damit geworben hatte, entweder die Zahl der Ausländer ist viel zu hoch oder muss um die und jene Prozentpunkte verringert werden. Das weiß ich im Einzelnen nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass dort in der Broschüre stand, schon 1981 sagte Richard von Weizsäcker, die Zahl der Ausländer jetzt ist zu hoch. Und das führte dann dazu, dass ein Fernsehsender, ein Privatsender, im Besitz eines CDU-Mannes die Ausstrahlung eines entsprechenden Werbespots abgelehnt hat, wo das auch gesagt werden sollte. Stand nicht nur in der Broschüre, sondern auch im Spot sollte das kommen. Und dann wurde das abgelehnt, weil von Weizsäcker diese Aussage angeblich nie getätigt hätte. Wir sind dann zu Gericht gegangen, 27. Kammer, wollten eine einstweilige Verfügung beantragen und haben die nicht bekommen. Mit der Begründung, wir könnten ja nicht beweisen, dass Richard von Weizsäcker diese Aussage auch in persona getroffen hätte und man könnte sie ihm auch nicht zurechnen. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, war nämlich genau der Punkt vom Gesetz zur Gesetzesauslegung. Was heißt jetzt in dem Fall, man kann etwas zurechnen? Also wenn bei uns nur irgendetwas ist, ein Haken, wird er uns garantiert zugerechnet. Aber Richard von Weizsäcker als Vorsitzender, wie ich mich erinnere, als Spitzenkandidat, als Mitglied des Abgeordnetenhauses, der musste sich angeblich nicht zurechnen lassen, was seine Partei und wie ich finde, damit er auch vor dem Wahlkampf oder Jahre vorher gesagt hat. Damit wertete das Gericht das als Falschaussage, hat entschieden, der Film durfte nicht gebracht werden. Dann musste der umständlich und mit vielen Kosten, das sind ja dann immer die Begleiterscheinungen. Das hört ja nicht auf, dass man einen Urteil bekommt, mit dem man unzufrieden ist, sondern viel Geld, das man investiert hat, ist weg. Zusätzliches, das man gar nicht hat, müsste man irgendwie investieren, um die teuren Verfahren. Die Streitwerte sind immens hoch bei Pressedelikten und bei Internetdelikten. Das ist ein beliebter Trick, dann auch von Organisationen, rechte Parteien anzugreifen und Platz zu machen. Da denkt man an nichts Böses. Wenn man aufgefordert wird, eine Sache mal einfach aus dem Netz zu nehmen, gut, dann sind das 4.000 bis 5.000 Euro Anwaltskosten und das kann kleine Organisationen oder Privatleute noch mehr schädigen. Das hat man bis vor Jahren gar nicht so bedacht, dass das eigentlich die gefährlichste Einfallsstelle ist gegen die politische Arbeit, Naja, in dem Fall wurde der Film dann umgeändert. Damals war noch genug Geld da. Wurde irgendwie die beanstandete Sache rausgenommen. Dann bekamen wir die Verfügung. Und was wir aber nicht bekamen, das war dann ein Hinweis. Ich war da eigentlich noch gar kein Anwalt. Ich hatte zwar den Titel, arbeitete aber als wissenschaftlicher Referent in der Fraktion in Baden-Württemberg. Muss eben auch zugeben, als Anwalt lebt man auch von der Erfahrung. Also jetzt habe ich sie. Wenn sie jetzt zu mir kommen, mache ich den Fehler nicht mehr. Damals habe ich ihn gemacht. Und hatte dann die Vollstreckungsklausel nicht beantragt, dass da eine Strafe gezahlt werden soll bei Nichterfüllung des Urteils. Worauf das Gericht aber hätte hinweisen müssen, aufgrund der Vorschriften der Zivilprozessordnung. Die waren aber im unausgesprochenen Einverständnis und dann kam die Klausel nicht. Wir haben dann den Fall gewonnen und dann wurde das trotzdem nicht ausgestrahlt. Ich habe mich bei dem Richter dann telefonisch beschwert und dabei habe ich auch gesagt, was Sie hier machen, das ist aber Gesinnungsjustiz. Ja, meine Damen und Herren, da war aber Alarm. Da war aber Alarm. Das können Sie sich vorstellen. Und da ist genau das eingetreten, was wir heute von Herrn Kopp schon gehört haben in dem sehr wichtigen Eingangsreferat. Wenn man den Leuten das oder wenn man das, was diese Institutionen uns antun, auch beim Namen nennt und das sagt, was es wirklich ist, wenn man also sagt, was ihr Demokratie nennt, das ist keine, und was ihr im Namen der Freiheit hier macht, ist die Freiheit zu bekämpfen, oder wenn ihr im Namen des Rechts Gesinnungsjustiz ausübt, wenn man denen das vor Augen hält, dann sind wir auf einmal die Schuldigen und haben das alles umgedreht. Meine Damen und Herren, was sich da ereignet, das ist skandalös sowieso. Ich gehe aber noch weiter. Das ist nicht nur skandalös, viel ist skandalös. Das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Und ich habe meine Worte mit Bedacht gewählt. Es ist natürlich kein Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches, das weiß ich auch. Es ist aber ein Verbrechen in dem Sinne, wie ein Mann das skizziert hat, der wirklich nicht im Verdacht steht, für das Anliegen, für das nationale Anliegen freier Völker zu sehr Propaganda zu machen. Dieser Mann heißt Bertolt Brecht und er hat gesagt, wer die Wahrheit nicht kennt, der ist nur ein Narr. Wer sie aber kennt und eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und in diesem Sinne ist Gesinnungsjustiz ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Aber nun bin auch ich dabei, die ganze Zeit hier einen Begriff zu benutzen, von dem wir uns noch nicht völlig klar gemacht haben, was er überhaupt bedeutet. Und das möchte ich Ihnen jetzt zunächst mal an einem anderen Beispiel klar machen, wie man das juristisch sezieren muss. Ist vielleicht heute der etwas rechtstheoretischste Vortrag, der jetzt kommt, aber ich mute Ihnen das einfach mal zu, weil ich Sie auch für klug genug halte, das nachzuvollziehen und weil ich mich für geschickt genug halte, Ihnen das auch beizubringen. Und ich komme zu einem Delikt, das jeder kennt, Diebstahl. Diebstahl. Diebstahl ist die vorsätzliche Wegnahme einer beweglichen Sache in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen. Das hört sich so einfach an. Aber da sind mehrere Unterbestandteile, deren Voraussetzungen erstmal vorliegen müssen. Nur um ein Beispiel zu nehmen, was ist eigentlich Wegnahme? Es ist ja nicht so, dass der Jurist da schon am Ende wäre und das nicht noch weiter zerteilen könnte. Wegnahme im juristischen Sinne ist der Bruch fremden und die Begründung anderen, nicht notwendigen eigenen Gewahrsams. Und da ist der Jurist noch lange nicht am Ende. Wenn Gewahrsam lässt sich natürlich auch nochmal unterteilen. Das ist nämlich die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache, die nicht zu verwechseln ist mit dem Besitz, der die Sachherrschaft auch sein kann, aber längst nicht sein muss. Denn es gibt Besitzdiener, es gibt Besitzmittler, es gibt mittelbaren, unmittelbaren Besitz und dann gibt es eben auch noch die tatsächliche Sachherrschaft. Ganz zu schweigen von der Frage, was eigentlich eine Sache ist. Es hat sich nämlich herausgestellt, meine Damen und Herren, dass diese Terminologie, die ja aus dem römischen Recht kommt, natürlich mit unserer heutigen Technologie vielfach nicht im Einklang steht, dass das geistige Eigentum natürlich davon nicht erfasst ist, was aber ökonomisch inzwischen viel wichtiger ist und vom Urheberrecht geschützt wurde. Oder auch elektrische Energie. Also was passiert denn, wenn man jetzt elektrische Energie anzapft? Man ist sich wohl irgendwann einig geworden, dass das eben keine Sache ist, die man da wegnimmt, und hat dann den Tatbestand schaffen mit irgendeiner A, B oder C Nummer. Das weiß ich nicht auswendig, daran sehen Sie aber, dass das neue Sachen sind. Entziehung elektrischer Energie. Ich sage Ihnen das, weil was uns am Anfang so griffig erscheint und womit wir operieren, doch des näheren Hinschauens bedarf, um überhaupt mal dahin zu kommen. In unserem Fall, was ist Gesinnungsjustiz? Gibt es sie? Und wie ist sie zu bewerten? Wir scheinen uns hier einig zu sein, dass das abzulehnen ist, und ich habe ja auch meine Einleitung entsprechend gewählt, aber so selbstverständlich ist das nicht. Ich habe einmal versucht, eine Definition zu finden, die ist von mir, ich meine auch, dass sie richtig ist. Sie lautet: Gesinnungsjustiz ist die illegitime Einflussnahme politischer, kultureller, religiöser, ideologischer Gesichtspunkte auf die Rechtsetzung und Anwendung. Und da haben wir hier schon mal mindestens vier Voraussetzen. Das eine, was wir scheiden müssen, ist Rechtsetzung und Rechtsanwendung. Und da werde ich nachher sagen, und da können Sie ruhig jetzt aufstöhnen, es ist trotzdem so, ob die Verurteilung von Herrn Zündel und anderen rechtswidrig im Sinne einer fehlerhaften Rechtsanwendung ist, das ist überhaupt nicht so einfach festzustellen. Da liegt der Hase woanders im Pfeffer. Der liegt nämlich im Pfeffer bei der Rechtsetzung, die dann natürlich weitere Anwendungen auch impliziert. Und da soll man auch mal dran denken, es gibt gar keine Richter, die da so weit von abweichen können, die sagen, ja, habe ich das Gesetz und daran bin ich ja laut Verfassung gebunden. Also das muss man sich vor Augen führen, um wirklich von unserer Seite dann auch den Angriff richtig führen zu können und nicht nur Scheingefechte. Dann habe ich gesagt, es ist illegitim. Und das ist auch eine Sache, die sich nicht von selbst versteht. Wenn ich nämlich sagte, es ist die Einflussnahme von politischen, kulturellen, religiösen und ideologischen Gesichtspunkten auf jetzt die Rechtsetzung als erster Punkt. Ja, meine Damen und Herren, was denn sonst? Wie soll ich denn ein Gesetz anders herstellen und einführen und konstruieren, als nicht infolge von politischen, kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Gesichtspunkten? Es geht doch gar nicht anders. Und es gibt sogar Staaten, und im Laufe der deutschen Geschichte war das über Jahrhunderte der Fall, die ihr eigenes Selbstverständnis daraus abgeleitet haben, gewisse weltanschauliche, religiöse oder kulturelle Standpunkte hier weltlich durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Und ich brauche nicht über die 12 Jahre zu reden. Ich brauche nicht über, das tue ich gleich trotzdem, die DDR zu reden. Ich rede mal beispielsweise von dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, dessen Selbstverständnis sich darauf begründete und dessen Geschichte nicht anders zu verstehen ist, als mit dem Willen und faktisch auch mit der Durchsetzung eines weltlichen Arms der Christenheit. Nur dieser Anspruch gibt ein Verständnis dafür, dass man nach der Kaiserkrone gestrebt hat, dass eine römische Krone war, keine deutsche im staatsrechtlichen Sinn, die aber der deutsche König immer für sich proklamierte und auch durchkämpfen musste gegen den Papst, gegen andere Institutionen, Investiturstreit und. Ein Titel, den er behaupten musste gegen den Kaiser von Ostrom, das Zwei-Kaiser-Problem. Eine Sache, die hinter in den Türkenkriegen eine Rolle gespielt hat, denn der Schutzherr der Christenheit war nun, wenn er schon diesen Anspruch für sich reklamierte, als erster auch berufen, die Christenheit zu verteidigen, was dann wieder Frankreich immer gerne ausgenutzt hat, die formal auch gerne christlich waren, faktisch aber oft mit den Osmanen im Bund einen Zwei-Fronten-Krieg entwickelt haben. All das ist nicht anders zu verstehen als durch diese Weltanschauung. Ob uns die gefällt oder nicht, ob sie richtig ist oder falsch, möchte ich nicht bewerten, aber das ist eben so gewesen über Jahrhunderte. Und meine Damen und Herren, wenn ein Staat diesen Anspruch aufstellt, dann muss das auch in die Rechtsprechung Einfluss nehmen. Dann kann man keine Ketzerei dulden. Da muss es zu Hexenprozessen und zu Inquisitionen kommen, zu all dem, wo wir heute sagen, um Gottes Willen, wie können die? Ja, angesichts deren eigenen Anspruchs mussten sie. Das ist gar nicht ihnen vorzuwerfen. Man kann jetzt sagen, der Anspruch ist falsch. Das soll jeder für sich entscheiden. Aber wenn man den Anspruch hat, dann ist es eine Frage der inneren Konsequenz, ihn auf allen Gebieten bis hin zur Rechtsprechung durchzusetzen. Und das gilt natürlich auch für einen Staat wie beispielsweise die DDR. Wenn dieser Staat sagt, wir sind das bessere Deutschland und wir sind ein sozialistischer Staat und der sozialistische Staat ist ein ideologischer Staat, dann haben die Gerichte auch die Pflicht, das am Ende durchzusetzen, denn sonst ist es ja nichts wert. Sonst ist es ein Anspruch auf dem Papier. Wenn letztlich aber doch jeder machen kann, was er will, dann läuft der Anspruch leer. Also brauchen wir in Staaten, die sich selber ideologische Staaten und Weltanschauungsstaaten nennen oder theokratische Staaten, so wie das in etwa, nicht ganz, aber das Heilige Römische Reich war, dann brauchen wir auch die entsprechende Justiz. Und an dieser Stelle ist zu fragen, welchen Anspruch stellt denn die Bundesrepublik Deutschland an sich selbst? Und da haben wir heute schon gehört, dass es den Artikel 5 Grundgesetz gibt. Da brauche ich den jetzt nicht vorzulesen, weil wir das heute schon mal gemacht haben. Da habe ich dann für meinen anderen Vortrag 30 Sekunden mehr und möchte das auch ausnutzen. Lese ihn stattdessen nämlich noch einige andere Vorschriften vor, genauer gesagt 2. Die den Artikel 5 flankieren und die im Ganzen das so machen, was wir hier die freiheitlich-demokratische und Wissenordnung haben. Artikel 3 Grundgesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann insbesondere niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen wegen benachteiligt oder bevorzugt werden. Das werden wir gleich in beiden Richtungen nochmal sehen, wo das gebrochen wird. Und dann haben wir auch das Demokratiegebot des Grundgesetzes in Artikel 20. Und auch das ist ja ein wesentliches Gebot, das die anderen Dinge abrundet, und da möchte ich an dieser Stelle dann doch mal auf eine geschriebene Definition des Staatsrechtslehrers aus Erlangen, Zipelius, zurückgreifen, der Demokratie nennt, dass sie allen möglichen Gruppierungen und Verbänden, die nach politischem oder sozialem Einfluss drängen, Gelegenheit sich zu bilden und miteinander im Wettbewerb um Macht und Einfluss zu treten gibt. Zentrales Element ist nach Zipelius der pluralistischen Gesellschaft der offene Wettbewerb, der konkurrierender Gruppen eine eigenständige und gleichmäßige Entfaltungsmöglichkeit gibt. Ihr Gegenbild sei die zentral manipulierte, gleichgeschaltete Gesellschaft. Und dann gibt es noch einen anderen Mann, auch der, und man sollte doch öfter beim Gegner lesen, um ihn dann auch zu widerlegen, entweder um ihn zu widerlegen, beziehungsweise um dann festzustellen, wo er sich selbst widerlegt. Das wäre in diesem Fall Jürgen Habermas, Frankfurter Schule, ganz großer Mentor der linken Zersetzung. Und Habermas hat nichts anderes proklamiert als den herrschaftsfreien Diskurs, die Theorie des kommunikativen Handelns. Und er sagt, die Demokratie setzt sich geradezu begriffsnotwendig daraus zusammen, dass alle ihre Meinung äußern können, dass die dann zusammenfließt, dass man daraus durch ein Für und Wider, ein ständiges Abwägen aller gegensätzlichen Standpunkte zu einem einträglichen Ergebnis kommt, das für alle gilt. Und meine Damen und Herren, angesichts dieser Voraussetzung, die sich unser Staat selbst setzt, anlässlich dieser Dinge, da ist es natürlich nicht statthaft, dass man dann doch eine Gesinnungsjustiz hat, in der auf einmal aus politischen Gründen, die der Verfassung oder den Gesetzen widersprechen, Gesetze schafft oder sie, nachdem sie geschaffen sind, nochmal dann wieder politisch verbrämt anwendet. Es gibt da also mehrere Stufen. Ja, die politische Anwendung kann auch bei Gesetzen durchgeführt werden, die gar keinen politischen Charakter hat. Ich sage mal, die Beleidigung. Das werde ich Ihnen gleich vorführen, wie unglaublich verschiedenartig man die ausdehnen kann, zu Lasten oder zugunsten einer bevorzugten Gruppe. Aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste ist halt die Rechtsetzung. Und da haben wir auch heute schon mal gehört, den Paragraphen Volksverhetzung, den ich Ihnen jetzt in anderen Teilen nochmal kurz vorlese. Ich hatte mein Strafgesetzbuch vergessen, ich habe dann aber hier per Internet die Gelegenheit bekommen, das innerhalb von einer Minute durch die Rezeption ausdrucken zu lassen. Also das zeigt auch, dass wir hier in einem wunderbaren Tagungsraum sind. Da danke ich Ihnen auch, Herr Mohler, dass Sie das hier so ausgesucht haben. Technik ist doch geil, sonst könnte ich nicht sprechen. Ja, ruhig ein bisschen mehr auch für die Mitarbeiter hier. Und ich darf Ihnen das jetzt vorlesen. Wir haben es schon mal gehört, aber in dem Fall ist es sinnvoll, das zu wiederholen. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder... Ich will jetzt an dieser Stelle mal enden und das Gleiche tun, was ich eben schon mal gemacht habe beim Diebstahl. Voraussetzung ist hier zum Beispiel Teile der Bevölkerung. Wer sind denn Teile der Bevölkerung? Wir sind das nämlich nicht. Wir sind das nicht, weil wir die Hauptbevölkerung sind und da können wir nicht unser eigener Teil sein. Teile der Bevölkerung sind nur abgrenzbare Teile, die sich durch ein eigenes Zuordnungskriterium wieder von der Hauptbevölkerung unterscheiden. Also, diejenigen mit Migrationshintergrund zum Beispiel sind Teile der Bevölkerung. Wir sind die Bevölkerung. Auf einmal gibt's uns doch, wenn es gegen uns geht. Und das führt dann eben dazu, nachdem diese Rechtssetzung so gemacht wurde, dass in der Rechtsanwendung man natürlich sagen kann, Deutschland verrecke und der Angehörige eines kleinen nichtchristlichen Volkes aus dem Orient mit demselben Verb belegt, ist dann eben Teile der Bevölkerung, das ist strafbar und das andere nicht. Das liegt in dieser Gesetzesschaffung schon begründet und das ist natürlich mit Bedacht so gemacht worden. Der andere Fall, den wir hier auch schon mal gehört haben, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine, das ist erstmal so, dass man es nicht versteht, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Völkerstrafgesetzbuch bezeichneten Art und Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich und einer Versammlung billig leugnet oder verharmlost. Ja, das ist doch schon mal so, dass wir es alle nicht begreifen. Juristisches Herrschaftswissen. Was ist denn schon § 6 Völkerstrafgesetzbuch? Außerdem steht das hier natürlich nicht drin. Da steht dann VGSTB oder sowas. Hier in der alten Fassung stand dann noch 220a dieses Gesetzes. Ist aber derselbe Paragraph, der nun ausgegliedert wurde. Da kann man erstmal nachlesen. Und stellt fest, ach, das war Völkermord. Man muss mal fragen, was ist denn wieder Völkermord? Haben wir schon gehört, Armenier und dies und jenes. Was ist denn überhaupt Völkermord? Das ist dann wieder etwas, was darauf angelegt ist, die ganze Volksgruppe auszurotten. Also weiter definieren, definieren, definieren. Und das ist natürlich darauf angelegt, dass nicht Juristen, die einfach nur meinen, wie es eben auf meiner Internetseite steht, ihre freie Meinung zu sagen, die wissen ja gar nicht, in welchem Netz sie sich bewegen. Und davon abgesehen haben wir hier jetzt auch schon wieder, ohne dass einem das auffällt, einen Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz, weil hier nämlich steht, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, hier steht nicht eine unter der Herrschaft des Sowjetkommunismus, begangene Handlung des Völkermordes. Hier steht nicht eine unter der Herrschaft der angloamerikanischen Bombenterroristen begangene Handlung. All das steht da nicht. Also kann man natürlich sagen, Bomber Harris, do it again, oder alles Gute kommt von oben, oder welche andere lustigen Sprüche wir in Dresden da schon mal gesehen haben. Das ist ja nicht unter der Herrschaft des Nationalsozialismus gelangt oder geschehen. Das heißt, durch diese intransigente und unverschämte Fassung des Gesetzes wird ja danach wie durch eine Weichenstellung bei der Eisenbahn der Weg schon vorgezeichnet und da können die sich rausnehmen, was sie wollen. Und da kann man aber auch wirklich, abgesehen von dem persönlichen Verfolgungseifer, den ich vielen Richtern natürlich unterstelle, was wir gerade vom Kollegen Bock gehört haben, da scheint mir vieles dafür zu sprechen, dass es auch so war. Aber selbst wenn dem nicht so sein sollte, dann muss der Richter verurteilen. Er muss verurteilen, denn das ist hier der nächste Punkt, wenn hier steht eine unter 220a begangene Handlung, dann wird die vorausgesetzt. Das ist von mir aus eine gesetzliche Fiktion, aber das wird eben festgesetzt. Offenkundig hin und her, soweit kommt man eigentlich gar nicht, das zu prüfen. Das wird gesetzt, die Handlungen wurden begangen. Das ist vom Richter nicht zu hinterfragen. Er hat nur zu hinterfragen, war es das oder war es das nicht. Ist im Grunde so, als wäre gefragt, bist du über die rote Ampel gefahren oder bist du es nicht? Nur leider mit etwas anderen Konsequenzen. Nachteiliger Art. Und an dieser Stelle treten jetzt zwei Verstöße gegen das Grundgesetz ein. nicht nur, dass eine bestimmte geschichtliche Auffassung und die Personen, die sie vertreten, in illegitimer Weise benachteiligt werden. Auch das Schutzgut, die Schutzgruppe derjenigen, die gerade unter dem Nationalsozialismus gelitten haben, ist ja eine Heraushebung im positiven Sinne der Bevorzugung. Und wir haben ja gerade gelernt, bei Artikel 3 steht ja nicht nur, es darf niemand benachteiligt werden, es darf ja auch keiner bevorzugt werden. Das heißt also klipp und klar, das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland wäre nur dann verfassungsgemäß, wenn es jedem Bürger dasselbe Maß an Schutz bieten würde. Und da das nicht der Fall ist, ist diese Vorschrift verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Nicht mehr und nicht weniger, sie ist verfassungswidrig. Aber nicht nur aus diesem Grunde ist sie verfassungswidrig. Das sind gleich mehrere Verstöße, die lassen sich viel einfallen. Wir haben von Kollegen Knob gehört, dass die Meinungsfreiheit an sich ja gilt, die aber eingeschränkt werden könne durch ein allgemeines Gesetz. Jetzt ist wieder die Frage, was ist ein allgemeines Gesetz? Ein allgemeines Gesetz ist nicht nur ein Gesetz, was durch den normalen, formalen Gesetzesgang geht. Diese Theorie hat man auch mal vertreten mit den Abstimmungen Bundestag, Bundesrat in verschiedenen Kammern. Ein allgemeines Gesetz ist eben, was sich auf eine Vielzahl von Fällen übertragen lässt. Und im Sinne der Meinungsfreiheit, ein allgemeines Gesetz ist eines das nicht. Ist es das nicht, wenn es eine ganz bestimmte Einzelaussage herausgreift und strafrechtlich penalisiert. Ja, und meine Damen und Herren, wenn ich jetzt sage, es liegt einiges nahe, dass Paragraph 130 kein allgemeines Gesetz ist, dann kann ich mich da auf eine Unzahl von Stellen in der Literatur und in Lehrbüchern beziehen. Also ich bemühe mich immer, Dinge hier vorzutragen, die ich belegen kann gegen unsere Gegner und sagen, lest doch da nach, die stehen gar nicht bei uns im Parteiprogramm oder auf der Homepage der GfP. Die stehen dann auch in Lehrbüchern für Studenten der Rechtswissenschaft, erstes Semester Grundrecht. Und in einem war es sogar so dreist, natürlich, es ist kein allgemeines Gesetz. Es wird hier eine ganz bestimmte Auffassung A zu einem bestimmten Thema und dann auch mit einer bestimmten Tendenz unter Strafe gestellt. Das ist kein allgemeines Gesetz, es ist ein sogenanntes Einzelfallgesetz. Aber ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal wäre dann bei Paragraph 130, dass das diese Einschränkung des allgemeinen Gesetzes hier nicht gelten würde, weil man ja sonst zu Ergebnissen käme, die nicht tragbar wären. Das ist wortwörtlich in einem Grundrechtsbuch von Schmidt heißt der Autor. Also, man darf die Verfassung brechen, heißt das auf Deutsch übersetzt, wenn ansonsten die Ergebnisse untragbar wären. Und meine Damen und Herren, das ist kein Punkt. Und das sollten Sie hier mitnehmen. Ich frage immer, wenn ich selbst einen Vortrag halte, genauso wenn ich ihn höre, was habe ich heute gehört, was ich bisher noch nicht gehört habe und welchen Anstoß habe ich bekommen, den ich noch nicht hatte. Wenn da zwei, drei Sachen sind, war das wertvoll, ansonsten nicht. Dann hat man sich wieder nur gefreut, dass man endlich mal unter sich ist und sich bestätigen kann. Ist auch mal nett bei dem Widerstand, den man sonst überall empfindet, dass man sich hier gegenseitig auf die Schulter klopft. Ist auch wichtig, gebe ich auch zu, aber das reicht nicht. Und aus meiner Sicht ist einer dieser Punkte, dass wir Paragraph 130 Strafgesetzbuch nicht oder nicht nur deshalb kritisieren, weil er uns in seinem Ergebnis nicht gefällt, dann sagen die anderen da eben, weil ihr nämlich Nazis seid, ist das so, dann sind wir wieder raus aus dem Geschäft. Nein, wir sagen, der Paragraph 130 Strafgesetzbuch gefällt uns deshalb nicht, weil er die Voraussetzungen, die dieser Staat sich im Grundgesetz selber gibt, verstößt. Der verstößt gegen das, was die Verfassung selber vorschreibt, und ist damit ein Bruch in eurer Rechtsordnung. Die haben ja nicht wir gemacht. Wir hatten noch nie in diesem Staat was zu sagen. Ihr habt das gemacht. Und ihr habt es so gemacht, dass ihr euch selber widersprecht. Und deshalb kann es nicht richtig sein. Und deshalb muss diese Vorschrift auch weg. Klare Forderung. Meine Damen und Herren, die verfassungswidrige oder illegitime Rechtsetzung beschränkt sich nicht aufs Strafrecht. Sie findet sich beispielsweise auch im neuen Versammlungsgesetz. das war so neu, es ist jetzt doch wieder nochmal neu aufgelegt werden muss, weil infolge der Föderalismusreform, das den Bundesländern übergeben wurde als Gesetzgebungsmaterie. Aber ich bin sehr gewiss, dass der Erfindungsreichtum, den die einzelnen Länder beweisen werden, um für uns Nationale das Leben schwer zu machen, mindestens genauso groß ist wie auf Bundesebene und das 16 Mal vervielfacht. Ich glaube nicht, dass wir uns dafür etwas kaufen können, dass es jetzt neu gemacht wird. Da wird es eher nur verschärft. Und da stand zum Beispiel in dem alten, noch gültigen, derzeit gültigen Versammlungsgesetz, nachdem es 2005 unter der Zielsetzung, die NPD zu bekämpfen, die an sich schon verfassungswidrig ist, denn in Artikel 3 Grundgesetz steht, niemand darf wegen seiner politischen Überzeugung benachteiligt werden, und da steht nicht niemand außer der NPD oder der DVU, das steht da nicht, noch nicht, vielleicht setzen es rein, aber noch steht es da nicht, das muss man immer wieder sagen. Also das ist schon mal die Zielsetzung, verfassungswidrige Bekämpfung von Rechts oder NPD. Und da wurden dann beispielsweise solche Tatbestände geschaffen, dass man bestimmte Orte nicht besuchen darf. Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Versammlungsrecht und die Freiheit, auch ein Grundrecht, Artikel 8 Grundgesetz, also auch nicht irgendein Gesetz, das beinhaltet auch, dass jeder nicht nur die Art seines Aufzuges, sondern auch den Ort selber wählen kann. Und es wäre ja auch noch schöner, wenn es nicht so wäre. Wir haben am 16. Juni haben wir eine Großkundgebung in Köln gegen einen Moscheebau, wo ich dann ungefragt oder nebenbei nur gefragt oder für selbstverständlich vorausgesetzt dann auch noch als Islamexperte angekündigt wurde. Da kann ich denen schon was erzählen, da fällt mir viel ein. Aber jetzt stellen Sie sich doch mal vor, gut, in Köln soll die Moschee gebaut werden. Und ihr könnt die Demo auch machen, aber Auflage ist, macht sie doch in Düsseldorf. Ja, da könnt ihr da auch gegen den Moscheebau, könnt ihr da auch hingehen. Da ist eure Versammlungsfreiheit doch nicht eingeschränkt. Ja, das hört sich jetzt lächerlich an und Köln-Düsseldorf kommt immer guter Scherz, aber im Versammlungsgesetz steht das. Versuchen Sie doch mal in Berlin nach der neuen Gesetzeslage eine Kundgebung gegen das Holocaust-Mahnmal dort zu machen, weil sie persönlich nur das zum Ausdruck bringen wollen, was beispielsweise Eberhard Liebken auch gesagt hat, dass einem das Mahnmal nicht passt. Das reicht doch nicht, wenn wir das hier im geschlossenen Raum sagen. Da muss man doch auf die Straße gehen dürfen und das Bundesverfassungsgericht hat es doch so gesagt. Nein, das ist dort jetzt entzogen. Wenn man dann aber da eine Kundgebung anmeldet, bei diesem Versammlungsgesetz, was selber Ausdruck der schärfsten Gesinnungs- oder politischen Justiz ist, und ein Verwaltungsgericht dann entscheidet, ihr bekommt die einstweilige Anordnung nicht, dann ist das im Vollzugsakt keine Gesinnungsjustiz, weil der Richter muss nun mal das machen, was im Gesetz steht. Er hat da wahrscheinlich auch seinen inneren Vorbeimarsch drauf, wenn er dann noch ganz milde lächelnd sagen kann, guckt doch mal ins Gesetz, ihr Deppen, dass ihr das nicht dürft, wisst ihr doch selber. Nur selbst wenn er anders wollte, dann könnte er das nicht. Und da gibt es eine Menge anderer Gesetze, auch beispielsweise das Antidiskriminierungsgesetz und was wir alles schön noch haben. Und man sollte sich wirklich mal die Mühe auch machen, beispielsweise eine Bundestagsdrucksache aufzurufen. Das ist gar nicht so schwer, wie das vielleicht früher war. Das gibt man ins Internet ein, das ist eigentlich ein Tag Beschäftigung, dann kommen die Sachen da raus und werden ausgedruckt. Und da finden Sie dann beispielsweise solche Geschichten, dass die, muss ich mal nachlesen, weil eigentlich ist, kann man sich das nicht merken, weil das doch so krude ist. Aber es war doch so, wie ich dachte. Also der jetzige 130 von mir hat als Schutzgut, alle Strafparagraphen haben bestimmte Schutzgüter zugrunde liegen, die historische Wahrheit, das politische Klima, das nicht vergiftet werden darf. Aber wir haben doch eben gehört, beispielsweise von einem Mann wie Habermas und auch von anderen hören wir ständig, dass es eine historische Wahrheit gar nicht gibt bei einem herrschaftsfreien Diskurs. Wie kann denn etwas, was nicht existiert, zum Gegenstand eines Schutzgutes ausgerechnet des Strafrechts werden? Also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende. Denn es ist nicht so, meine Damen und Herren, dass die Richter und Beamten nur gezwungenermaßen die von den Politikern geschaffenen Gesetze gegen uns anwenden. Nein, sie haben da auch viel Fantasie bei anderen Gesetzen, die scheinneutral sind. Die scheinneutral sind. Ich habe Ihnen eben das Beispiel genannt der Beleidigung. Paragraph 185 Strafgesetzbuch. Und das ist, steht nur drin, wer einen anderen beleidigt, sinngemäß, da kann man noch nie nicht viel Honig draus saugen. Ist immerhin ein Recht, das die persönliche Ehre schützt. Und da haben wir eben gehört, die persönliche Ehre ist auch eine Schranke der Meinungsfreiheit. In dem Fall sind die Rollen aber umgedreht. Wir beispielsweise, die sich sagen lassen müssen, wir seien Nazis oder Rechtsterroristen oder Ratten oder Abschaum oder Narren. Wir wären in dem Fall diejenigen, die sagen, halt, stopp, persönliche Ehre. Ja, und da glauben Sie aber mal, wie weit in dem Fall auf einmal die Meinungsfreiheit doch ausgedehnt ist und wie unbeschränkt die ist. Da geht es auf einmal. Und das ist dann Gesinnungsjustiz in einer wirklichen Form, die also unfassbar ist. Unter den Zuhörern hier ist ein Mann, der sich auch große Verdienste geschaffen hat für unsere Sache, indem er nämlich seit Jahren die Kundgebung beim Bomben-Holocaust in Dresden oder Gedenkmarsch dort mit der JLO organisiert hat. Und der wurde dann natürlich auch mal als Nazi bezeichnet, hat das angezeigt. Und da hat dann die Staatsanwaltschaft Chemnitz unter dem Aktenzeichen 700 JS 22801 aus 00 gesagt, das ist natürlich alles freizusprechen, es ist gar kein Strafverfahren anzumelden, denn die hier verwendete Bezeichnung stellt also keine Beleidigung dar, sondern ordnet den Anzeigenerstatter lediglich einer Gruppe zu, der er tatsächlich angehört. Er ist als Landesvorsitzender der jungen Landsmannschaft von Sachsen und Niederschlesien zweifelsohne als rechtsorientiert einzuordnen, damit Nazi. Also die Gruppe, der wir angehören, sind hier gerichtsamtlich Nazis. Das Gleiche, Kamerad Matthias Müller, vielleicht nicht ganz so bekannt, Freund von mir auch, JLO, Burschenschafter in Gießen, in keiner Partei Mitglied, hat aber einmal sich das Recht rausgenommen, an der studentischen Hospitation einer kleinen, nicht im Bundestag, aber im Landtag von Sachsen vertretenen Oppositionspartei teilzunehmen. Und das reichte für die Frankfurter Rundschau. Um dann, als er auch noch beim RCDS war, groß zu titulieren, Neonazi flog aus RCDS oder was auch immer, Neonazi. Da wurde er beschmutzt von vorne bis hinten. Natürlich stand dann beiläufig noch etwas von der Tätigkeit, die er dort gemacht hat. Wir haben das zur Anzeige gebracht, weil es mir gelungen war, in derselben Person in einem anderen Fall, wo irgendwelchen linken Schmierheinis Plakate geklebt hatten, wo dann aber nur drauf stand, ich bin Neonazi mit dem Bildnis von dem Kameraden Müller. Da hat das Landgericht Heidelberg dann ausgeurteilt, jawohl, das ist strafbar, das ist eine Beleidigung, denn das ist so immer die Trennlinie, wenn es eine Tat ist, in der es überhaupt nicht um die Informationen in der Sache geht, sondern ausschließlich der Beschmutzung der Person gilt, dann ist es eine Beleidigung. Und ich muss ehrlich sagen, in dem einen Fall mit Heidelberg, mit dem Plakat, da war das für die Zecke so ein richtiger Backenschieber, von dem man als Anwalt dann auch mal lebt und seine innere Befriedigung, nicht, Kohle hat er nicht, er muss es ja zahlen, aber seine innere Befriedigung holt, denn der hatte für dieses massenhafte Plakatieren in der ersten Instanz eine Verwarnung mit Strafvorbehalt bekommen. Das ist ein besserer Hinweis, bitte tu es nicht wieder. Hat dann aber in seiner Hybris, in seinem Größenwahn, für den ich im Nachhinein sehr dankbar bin, eine Berufung eingelegt Bei der Berufung des Angeklagten ist es nicht möglich, dass sie sich dann, dass das Urteil sich zu seinen Ungunsten verändert. Was aber geht, ist, dass dieselbe Rechtsfolge bleibt bei Veränderung des Schuldspruches. Und der Schuldspruch lautete erst nur auf Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Ich sagte, es waren Paragraphen, irgendein Nebenstrafparagraph im Urheberrechtsgesetz. Und da habe ich mich als Nebenkläger eingeschaltet, habe gesagt, Änderung des Schuldspruches, das muss auch wegen Beleidigung ausgesprochen werden. Und im Übrigen wollen wir Schadensersatz in Gestalt von Schmerzensgeld. Und das kam dann auch so raus. Da hat der Linke sich unglaublich geärgert. Wir haben uns gefreut. Er hat durch seine eigene Dummheit sich diesen Schaden zugezogen. Und da ich inzwischen weiß, dass Strafe bei denen sowieso nicht ausgesprochen wird, deshalb nichts nützt, freue ich mich jetzt dabei, wenn ich meine ganzen Rechnungen schreibe, Nebenkläger und dann noch Schmerzensgeld. Ich weiß, da sehe ich nie einen Pfennig von. Ich weiß aber, den ärgert das. Der hat Jahre damit zu tun, den belastet das. Der wird sich das merken. Der macht keine Nazi-Plakate mehr und das ist auch gut so. Aber ich hätte mich zu früh gefreut, wenn ich mir daraus hergeleitet hätte, was ich eigentlich in meinem jugendlichen Leichtsinn kurzfristig getan habe, dass man da mal ein allgemeines, bundesweit beachtetes Grundsatzurteil hat. Das habe ich dann eingeschickt bei der Staatsanwaltschaft Gießen. Die haben das dann nach Frankfurt abgegeben, da wurde mir schon einiges klar. Da war dann auf einmal das Heidelberger Urteil überhaupt nicht mehr relevant, weil in dem Fall der Frankfurter Rundschau ja noch ein paar Randinformationen gegeben waren. Da stand dann eindeutig die Berichterstattung in der Sache im Vordergrund, der sogenannte Tatsachenkern, der von der Bewertung, wie Herr Knob das auch schon geschildert hat, abzugrenzen ist. Und damit war ich raus aus dem Geschäft. Anders war es beispielsweise in einer bundesweiten relativ beachteten Entscheidung, die mehrere Instanzen immer wieder durchlaufen hat und ihren Ausgangsfall in Kempten genommen hat. Getroffen hat es meinen damaligen Partei- und jetzigen immer noch Kameraden Hermann Reicherts. Reicherts war Pressesprecher und Kreisvorsitzender damals auch der Republikaner und hat unter dem Eindruck eines 4-5 Tage zurückliegenden Bundesparteitages, der bürgerkriegsähnliche Zustände ausgelöst hatte, eine Pressemeldung verfasst, hat dort den Vorfall geschildert mit der Hetze gegen und der Stimmungsmache und hat dann in einen Satz geschrieben, bei diesem ganzen Affentheater dürfte doch oder hat mal wieder der Zigeunerjude Michel Friedmann nicht gefehlt, der in seiner bekannten Weise sein Gift ausgespritzt hat gegen alles, was deutsch und rechts ist. Nun ja, der hat dann einen Strafbefehl kassiert. Er hat einen Strafbefehl kassiert von 100 Tagessätzen. Damit ist das eintragungsfähig für eine Beleidigung, die einen sehr geringen Strafrahmen hat und die, meine Damen und Herren, nicht öffentlich geworden ist. Der hat nämlich in Gestalt von 2 Exemplaren diese Pressemeldung an die Ortsblätter geschickt, die dort im Allgäu eben existieren. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß auch, dass das nicht wichtig ist, sie zu kennen, weil das Drecksblätter sind. Entschuldigung. Schmierenblätter. Ich nehme das zurück, nicht, dass ich mich noch strafbar mache. Schmierenblätter. Und das ist dann natürlich nicht erschienen. Also die Strafe war nicht deshalb so hoch, weil man nun so unglaublich in einem großen Umkreis Kenntnis nehmen konnte von dem, was der Mann Schlimmes gesagt hatte. Wovon ich ihm übrigens auch abgeraten hätte. Also das muss ich mal vorhersagen. Wir sind immer am Ende einer Kette. Ja, so wie die Feuerwehr, wenn es brennt. Man kann es aber auch verhindern, dass es überhaupt anfängt zu brennen. Ich möchte jetzt nicht sagen, man muss nicht zündeln, das wäre mir zu makaber, aber man sollte vielleicht mal vorher einen Anwalt befragen, dann hätte ich zumindest den Begriff Zigeunerjude nicht verwendet. Und mir hat, nachdem das alles juristisch aufgearbeitet war, auch dann hinterher, ich greife jetzt etwas vor, der Staatsanwalt am Oberlandesgericht gesagt, ja, wieso hat Ihr Mandant das denn verwendet? Da habe ich mich naiv gestellt und habe gesagt, und das haben wir doch im Landgericht schon gehört, weil Herrn Friedmann vorgeworfen wird, dass er wie ein Landfahrer durch die Gegend tingelt in seinem Kampf gegen rechts. Und da hat der Staatsanwalt seinerseits sehr naiv sich gestellt und süffisant gesagt, ach, Herr Clemens, Sie müssen mir die Frage jetzt nicht beantworten, aber wenn der Herr Friedmann das Äußere hätte, was Sie haben, dann wäre doch Ihr Mandant auf diese Metapher wahrscheinlich nicht gekommen. Und da habe ich gesagt, Herr Staatsanwalt, da antworte ich jetzt wirklich nicht drauf. Also, das war wohl schon ein bisschen der Hintergrund, aber bei aller Vorsicht, die geboten und in dem Fall sicherlich überschritten war, war diese Pressemeldung doch eingebettet in einen sachlichen Kontext. Denn Michel Friedmann war in der Tat durch die Gegend gereist und hatte Fernseh- und Pressewirksam gegen den Parteitag gehetzt. Und dazu muss man ja sagen, den Parteitag führt eine Partei ja nicht durch, weil sie das so geil findet, auf Deutsch gesagt. Das ist ja teuer und das bringt nichts. Den macht sie ja, weil sie aufgrund des Parteiengesetzes dazu verpflichtet ist und man ihr diesen Status sonst aberkennt, wenn sie es nicht tut. Die muss das machen. Das ist ein staatsbürgerliches Recht, sowieso ist aber eine Pflicht. Und Herr Friedmann hat versucht, diesen Parteitag zu verhindern. Und ich kenne eben auch andere Parteien, wo das dann dadurch gelingt, dass die Säle gekündigt werden und dass der Partei unglaublich erschwert wird. Und Herr Friedmann hat nun mal die Presse und da waren mehrere Zeitungen das alles wiedergegeben. Diskussionen und Friedmann eben, wie wir ihn kennen, ja, vor dieser anderen Geschichte, da war auch irgendwas Strafbares. Ich weiß nicht mehr was, aber auch. Jedenfalls da hat er noch den Lauten gemacht und da war also rein juristisch war das schon die Verknüpfung mit der Sache gegeben in dieser Pressemitteilung. Und aus diesem Grunde, meine Damen und Herren, hat ein unglaublicher Justizskandal seinen Lauf genommen. In der Berufung von dem Landgericht Kempten sprach man diesen Mann frei. Ja, da war aber Alarm. Ich saß noch im Zug, ich war noch lange nicht zu Hause, da gab mein Handy keine Ruhe. Hast du schon gehört, was in der Zeitung steht, was im Internet steht? Und es waren in meinem Fall nicht die Personen, die wir eben von Herrn Bock gehört haben, Süßmuth und die ganzen anderen Genossen. Das waren dann Däubling, Melin, Beckstein und wie sie alle heißen, der Präsident des Richterbundes und Anwaltverein und in genau der gleichen Tonart, man dürfe doch nicht zulassen und das müsste doch korrigiert werden und hinweg damit und Skandaljustiz. Und auch das, meine Damen und Herren, wenn wir das ganz nüchtern sehen und jetzt uns mal von uns selber lösen und auf uns gucken, als wären wir außen, auch das kritisiere ich nicht unter dem Gesichtspunkt, weil wir jetzt die Opfer waren oder nicht nur. Den Linken würde ich es ja gönnen, aber ich sage mal ganz objektiv, es steht ja auch im Gesetz, die dritte Gewalt kontrolliert die beiden anderen. Also ein Bundestagsabgeordneter ist zwar Gesetzgeber, aber wir haben daneben, und das folgt aus dem Rechtsstaatsgebot des Artikel 20 Grundgesetz, da haben wir eine unabhängige Justiz. Und der Abgeordnete, der Minister, die können sich ja denken, was sie wollen. Aber öffentlich zu sagen, das Urteil muss weg und der Richter muss in Urlaub. Und das ist ein eklatanter Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz, meine Damen und Herren. Egal, was da rauskommt. Wir haben also hier wieder den Fall, dass sie sich an ihre eigenen Gesetze nicht halten und das können wir ihnen aufs Brot schreiben. Natürlich wurde dann das Urteil nicht gehalten vom Bayerischen Oberlandesgericht in München. Da kam es zu der Szene, die ich Ihnen eben beschrieben habe, wie ich im Nachhinein sagen muss, unter uns mit Recht, weil der Richter fühlte sich jetzt unter Druck gesetzt, meinte sich besonders rechtfertigen zu müssen. Ist dann natürlich nicht eingeknickt, das Urteil war gesprochen, aber er hat dann einen Fehler gemacht, den auch, sage das jetzt auch hier nicht zynisch, aber den eben viele Erstsemester machen, viel schreiben ist viel Gutes, das stimmt aber nicht. Ja, in dem Text, in dem man viel schreibt, können viele Fehler sein und das kriegt man dann als Punktabzüge und wenn man die nicht kriegt, kann auch noch stehen überflüssig, immer kurz und knackig und da ist meistens besser und so war es auch, 30 Seiten Urteil. Da waren schon einige revisionsrechtliche Fehler drin, dass das Urteil dann aufgehoben wurde, habe ich nicht kritisiert. Und nun ist es im Revisionsrecht so, dass das Revisionsgericht nicht selber entscheidet oder nur in Ausnahmefällen, dann kommt es zu einer Neuverhandlung. Dann kommt es zu einer Neuverhandlung vor dem gleichen Gericht, aber eine andere Kammer. Da wurde das gewünschte Urteil dann ausgesprochen Und da stand aber dann ein Passus, auch wieder diese ganze Nomenklatur, der Richter hat sich bemüht, wenig Fehler zu machen, bei meinem Begriff hat er einen Fehler gemacht, da stand nämlich dann drin, dass bei der Auslegung des Textes zu berücksichtigen ist, dass der Verfasser Mitglied einer vom Verfassungsschutz beobachteten und für rechtsextremen Partei gehalten und die auch vom Volk so anerkannt wird, ist und das müsste zu dem und dem Ergebnis führen. Nun habe ich aber doch gerade gelesen, der politische Hintergrund darf dann nicht zugehören. Ich habe dann also meinerseits eine Revision eingelegt. Und Sie können im Grunde diese Kette endlos weiterführen. Das hört nie auf. Also da gibt es im Gesetz gar keine Schranke. Wir hatten ja jetzt ein landgerichtliches Urteil gegen uns mit diesem Fehler, den ich nach wie vor für einen solchen halte. Da habe ich dann eine Revision eingelegt. Und an der Stelle kommt man dann zu einem ekelhaften Paragraph, der 349 der Strafprozessordnung. Denn normalerweise hat man Anspruch auf ein Revisionsverfahren mündlicher Verhandlung mit Rechtsgespräch. Allerdings, wenn die Sache so eindeutig unbegründet ist, dass sie offen, da haben wir auch wieder was offensichtlich unbegründet, dann braucht man sie gar nicht zuzulassen. Und dann können die im schriftlichen Verfahren beschließen, dass die Revision nicht begründet ist. Den machen die Richter gerne. Mein Gefühl ist, dass sie auch sagen, naja, der dumme Anwalt, der kann die Revision sowieso nicht, das ist höchstens was für einen Generalstaatsanwalt, der Rechtsanwalt ist nur dazu da, die Revision zu verlieren. Also das merkt man auch in unpolitischen Verfahren, diese von Richter, die von Verfassungswegen auch noch meinen, klüger zu sein. Das war sicherlich der eine Gesichtspunkt. Dann haben die aber geschrieben, die Parteizugehörigkeit wäre gar keine Frage des politischen Handelns, sondern Ausdruck einer sozialen Herkunft. Und davon stimmt in Artikel 3 Grundgesetz nichts. Also dahin muss man erstmal kommen. Und in dem führenden Kommentar zum Staatsrecht Mauns-Dürich, da steht nun drin, die Mitgliedschaft in einer Partei ist elementarster Ausdruck politischen Handelns. Und damit weisen sie die Revision ab, ohne dass wir sie durchführen. Das war also eklatanter Verfassungsbruch. Da habe ich dann Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und da ist wieder das Gleiche. Als Rechtsanwalt gilt man dann schnell als Querulant, der sich wieder mal nicht abfinden kann und dem Mandanten was verspricht. Wobei ich an der Stelle mal eins einschiebe, wenn mir andere Kollegen vorhalten, was machst du immer die ganze Neonazi-Szene? Oder das hört man ja dann, das sind ja nicht meine Worte. Dann sage ich auch, erstens mal frage ich dich auch nicht, ob du den Kinderschänder verteidigst. Ja, das ist wohl was anderes. Da mache ich lieber Leute, die das sagen wollen, was sie denken. Und im Übrigen hat man da nicht das Problem, dass man als Querulant gilt. Das ist schon mal das Glück, das man hat. Die Mandanten, die sind da recht dankbar. Die wissen, dass man sich für sie einsetzt und wissen es auch zu beurteilen, dass der Richter den Fehler macht und zwar mit Absicht. Sonst ist man ja als Mandant immer der Depp. Hier ist das nicht so. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr, sehr lange gebraucht, ich glaube 2 Jahre, um mir mitzuteilen, dass es die Sache zur Entscheidung nicht annimmt. Und das dann 6 auf 6 Seiten zu begründen, klein gedruckt. Meine Damen und Herren, ein normales Urteil am Amtsgericht, was öfter komplexer ist, das sind keine 6 Seiten. Das sind auch keine 5 Seiten. Das ist vielleicht, wenn das lang ist, sind das 10 Seiten, aber nur Tatbestand und dann eine Seite Rechtswürdigung. Hier war es ja nur Rechtswürdigung. 6 Seiten. Also weil das offensichtlich alles unzulässig war, haben sie es nicht zur Entscheidung angenommen, aber dieses Nicht-Annehmen auf 6 Seiten begründet. Ja, das schreit doch schon zum Himmel. Und dann standen auch Dinge drin, die sich hinten und vorne widersprachen. Also die wollten es nicht. Sie wollten es nicht, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das bezieht sich oder beschränkt sich, meine Damen und Herren, nicht. Es bezieht sich nicht aufs Strafrecht. Ich sage das deshalb nicht, um hier jetzt weiter irgendwelche Weisheiten unter das Volk zu bringen, sondern ich sagte ja vorhin, man soll mehr mitnehmen, als das man hatte, wenn man reinkam. Mit dem Strafrecht, das weiß irgendwie auch jeder so ein bisschen, der rechts arbeitet. Und wenn er das geschickt macht, ruft er auch vorher den Rechtsanwalt an. Ruft er ihn vorher an. Und ich sage auch, das soll er machen. Und ich sage auch, es kostet auch Geld, ja, auch bei mir, auch wenn Sympathie da ist. Aber lieber vorher 150 Euro als hinterher 1500. Das ist immer das Gleiche. Das ist schon meinem Vertrag über einen Gebrauchtwagen sehr zu empfehlen. Aber bei diesen Dingen auch, und da halten sich die meisten dran. Was weniger bekannt ist, und das habe ich eben angedeutet, das sind diese Dinge, Internet, Presserecht, Gegendarstellung. Und es ist ja nun mal so, dass wir nicht nur von der Justiz unterdrückt werden, sondern auch von der Presse, indem wir totgeschwiegen werden. Und da habe ich es sehr oft erlebt, nicht nur, dass wenn da mal was kommt, es einfach die Unwahrheit ist, das ist Standard, aber dass umgekehrt mal über uns berichtet wird, was nicht so gelogen ist. Und da sagt einer, endlich, kopiert, in die eigene Homepage gesetzt. Und dann kommt ein genüssliches Anwaltsschreiben, bitte entfernen Sie, denn das Urheberrecht steht dem Trierischen Volksfreund zu, beispielsweise. Streitwert 20.000 Euro, Anwaltskosten 1.500, hier ist die Kontonummer, auf die Sie das zahlen dürfen. Und zwar bis in 3 Tagen. Und der Anwalt, er hat Recht, dann müssen Sie zahlen. Oder Sie sehen es dann vielleicht doch nicht ein, weil es vielleicht entweder aus dem Internet nicht zu entfernen ist, oder weil, da will ich einen Fall jetzt noch schildern, nein, zwei, weil es vielleicht eine Broschüre ist, die zu ähnlich ist mit Markenzeichen, mit bestehenden Zeitungen, da ist der Streitwert dann nicht 20.000, da ist er 100.000 oder 50.000. Ich sage Ihnen, da sind Sie als politische Gruppierung tot und als kleiner Einzelkämpfer noch töter, denn wenn jemand da 5.000 Euro Anwaltskosten zu bezahlen hat, der vielleicht in der Lehre ist und 300 Euro bekommt, der ist für die nächsten 10 Jahre ausgeschaltet und der ist auf alle Ewigkeit verbrannt. Und was sich da abspielt, beispielsweise Frankfurter Allgemeine in Köln, ja, Köln als Düsseldorfer spricht man gerne schlecht drüber, aber noch schlechter auch da übers Landgericht, FAZ, da sind die Republikaner auf eine Idee gekommen, 2000 eine Zeitschrift, Norbert, du kennst es vielleicht, FAZ, Landtagswahl NRW 2000, und anlässlich irgendeiner Wahlprüfung sagte mir dann ein damaliger Parteifreund, Herr Clemens, gucken Sie mal, was ich hier habe, unsere Wahlkampfzeitung. Sieht original aus wie die FAZ. Damit kommen wir an. Ja, aber Gottes Willen, das wird die FAZ wahrscheinlich auch bald mitkriegen. Und es dauerte nicht lange. Bitte beenden Sie die Verteilung hier, die Sie in Köln gemacht haben. Das ähnelt unserer markenrechtlich geschützten, unserem Outfit, so heißt das dann auch, und Streitwert 250.000. Ja, mich hat's gefreut. Damals wurde ich auch noch bezahlt von der Partei, auch anständig. Und vor allen Dingen, es war nicht wettbewerbsrechtlich so ähnlich. Nun, ich war damals zwar schon noch unerfahren, aber nicht so unerfahren, dass ich nicht gesagt hätte, auf einen Schelm, anderthalb, wer beweist denn, dass wir das in Köln überhaupt verteilt haben? Hatte 20.000 im Bundesland von 20 Millionen Einwohnern. Habe ich gesagt, mach doch erstmal Sand ins Getriebe und lass den Kreisvorsitzenden sagen, ja, in Köln war doch gar nichts. Dann hätten die es ja beweisen müssen, hätte ich schon mal nicht nach Köln gehen können. Naja, da war der zu ehrlich zu, also war ich damit raus mit dem Argument, musste nach Köln. Und dann waren aber wettbewerbsrechtlich so viele eklatante Unterschiede. Also erstens hieß die Zeitung ja nicht FAZ, sondern sie hieß NRW 2000. Und das in der Überschrift. Zweitens war sie nicht in diesem großen Zeitungsformat, sondern ein Zeitungsformat kleiner. Und das Format ist für die Zeitung ein wichtiges Erkennungsmittel. Und die großen Zeitungen bilden sich was ein, dass sie so unhandlich sind und dieses alte Format haben. Die kleinen sind praktisch und handlich und taugen nichts. Deshalb bleiben die großen. Die Zeitung NRW 2000 hatte vorne ein dickes, fettes Bild. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte nicht nur noch nie ein Bild, sondern ich hatte in Folge meiner anwaltlich sachgerechten Recherchearbeit war es mir gelungen, einen Brief in die Hände zu bekommen an einen anderen Parteifreund, der bei einem Praktikum die Frage gestellt hatte, warum haben Sie denn kein Bild? Und da haben die geschrieben wortwörtlich, es ist Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht ein besonderes Erkennungsmerkmal, sondern ein besonderes Markenzeichen. Also den Terminus, den das Gesetz auch verwendet, haben die von sich selber verwendet. Es ist ein besonderes Markenzeichen, hier nie ein Bild zu haben, als einzige Zeitung weltweit. Ja, und dann waren noch andere Differenzen, wir also vor Gericht. Das war schon alles, das ganze Umfeld. Und das können Sie, das können Sie auch hören, ja. Man kann das nicht nur an den Urteilen beschreiben. Wer das schon mal mitgemacht hat, wird mir recht geben. Sie sehen es an den Gesichtern, Sie hören das an der Stimme, der ganze Habitus, und Sie können auch irgendwann einschätzen, der ist frech mit Absicht, Und der gibt dir mit lächelndem Gesicht eine riesen Watsche und sagt, tut mir leid, ist halt so. Dann merken sie auch. Dann sind die besonders Bösartigen, die das auch noch offenkundig machen, wieder offenkundig. Die wollen, dass man den Hass spürt. So einen hatten wir da. Und letztlich hat er das zusammengefasst. Ja, Herr Clemens, wir sind jetzt im einstweiligen Verfügungsverfahren. Streitwert 250.000. Ich habe hier die einstweilige Unterlassungsverfügung zugunsten der FAZ gegeben. Dann können Sie den Einspruch jetzt in den Widerspruch zurücknehmen. Dann kostet es nur so und so viel bei dem Streitwert. Können ihn aber auch nicht zurücknehmen. Das ist Ihre Entscheidung. Dann werde ich den Widerspruch zurückweisen. Dann kostet es das Dreifache. Dann können Sie ins Hauptsacheverfahren gehen. Das kommt dann auch zu mir. Und dann können Sie sich ausrechnen, was es dann kostet. So in etwa. Ja, ich raus. Den Parteivorsitzenden angerufen. Ich hatte aber schon, weil ich damals schon wusste, dass man zwar Gesinnungsjustiz nicht verhindern kann, aber Geheimjustiz, die kann man verhindern, hatte ich mir also Leute mitgenommen, die mir dann hinterher gesagt haben, als ich draußen war, ja, da wurde über mich gespottet, jetzt holt er sich seine Kommandos, sagte dann wohl der Anwalt, und der Richter sagte, das ist bei diesen Leuten ja so üblich. Also wir haben dann den Einspruch zurückgenommen, aber bevor das dazu kam, hatten die ein anderes Verfahren vorgezogen. Fruchtzwerge. Da ging es darum, wie ein Joghurtbecher gestaltet sein muss oder nicht darf, um das Markenrecht eines anderen nicht zu beschädigen. Ob da jetzt der Nippel an der Lasche ein paar Millimeter weiter rechts ist oder hier ein Riffel ist, der da nur halb so groß ist, das haben die ausgeweilt in extenso. Das hätten sie niemals gesehen. Und dann war da keine Markenrechtsverletzung. Bei unseren, bei der FAZ, 5 ganz eklatante Abweichungen, war aber eine. Und dann hat man sich die Klatsche gefangen, meine Damen und Herren. Das ist auch im Zivilrecht, ist das eine ganz große Gefahr. Und wir stehen heute eben vor der Situation, dass man immer und immer wieder benachteiligt wird. Und jetzt komme ich zum Abschluss, denn diese Erkenntnis, ja, bringt sie uns weiter. Ich meine ja, wenn wir sie denn auch verbreiten. Denn wir haben schon gehört, wir haben nicht viele Waffen. Wir sind nicht in der Regierung, wir sitzen nicht in der Presse. Wir können nicht viel machen, aber wir können denken und reden. Und meine Damen und Herren, wir haben heute schon mal Heinrich Heine gehört. Dass alle, die mich kennen, gehen jetzt, weil ich schon wieder von meinem Lieblingsdichter spreche, aber war ich ja nicht alleine heute. Der hat nämlich gesagt, das Wort ist unser heiligstes Gut. Es ist ein Markstein, den kein fremder Gewaltiger verrücken kann. Und es ist ein Vaterland auch demjenigen, der sonst keins hat. Und er hat gesagt, der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Und das ist die einzige Botschaft, die ich sagen kann, abgesehen natürlich von dem Rechtskampf, den man dann führen muss, wenn man wirklich benachteiligt wird, den man nicht führen sollte, wenn man sich darin verzettelt, so wie beispielsweise die Republikaner in ihrem Kampf gegen die Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten, die dazu führt, dass man sich selbst Maulkörbe aufsetzt und über 15 Jahre politische Arbeit nicht mehr macht. Das ist natürlich Nonsens, aber an anderer Stelle muss man ihn führen, da muss man ihn führen, da muss man sich wehren und muss da auch gewinnen und kann auch gewinnen, wenn man zum Beispiel solche Anwälte hat wie Herrn Knob oder mich. Das ist jetzt keine versteckte Werbung, das ist offene Werbung. Aber ansonsten gibt's eben nur eins, meine Damen und Herren. Ansonsten gibt's nur eins, dass man genau das tut, was Heinrich Heine gemacht hat. Lasst uns die Gedanken blitzen und dann wird für die anderen der Donner schon folgen. Ich danke Ihnen.